إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, zu unserer Unterrichtsreihe Eigenschaften der Salaf, Eigenschaften der frommen Vorfahren, Eigenschaften der Sahaba, Eigenschaften der Tabi'in, Eigenschaften der rechtschaffenen Leute, die uns vorausgegangen sind. Alhamdulillah, auf Poltag hört man schneller. Wer auf Poltag wechseln will, kann das gerne machen, inshallah. Tayyib. Eigenschaften, die sehr wichtig sind. Und Alhamdulillah, wir haben schon an die 20 Eigenschaften, Wallahu A'lam, genannt. Und inshallah werden noch weitere 20 oder mehr folgen. Und inshallah werden wir von diesen Eigenschaften profitieren, auf dass unser Iman sich stärkt, Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden verzeiht und unser Charakter sich verbessert, so dass wir inshallah ta'ala auf der höchsten Stufe mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sein werden. Denn wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon sagte, derjenige, der am nahesten zu mir sein wird am jüngsten Tag, ist der mit dem besten Charakter. So bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, unsere Sitzungen zu segnen und uns einen guten Charakter zu geben. Von den Eigenschaften des Salaf, liebe Geschwister, und das war eine sehr starke Eigenschaft, das war das Verrichten von dem Nachtgebet, das Verrichten von Tahajjud oder Qiyamul Layl. Und hier ein kleiner Unterschied: Qiyamul Layl heißt beten in der Nacht. Also egal wann du betest in der Nacht, es ist Qiyamul Layl. Das heißt kurz vorm Schlafen gehen. Alles was du nach Isha betest, nach dem letzten Gebet betest, bis zum Fajr Gebet, egal wann du es betest, hauptsächlich nach dem Isha-Gebet, ist Qiyamul Layl. Qiyamul Layl wird still in der Nacht. Und der Tahajjud, weil man hört meistens zusammen, der Tahajjud ist, kommt von Jahada. Ja? Von Jahada, sich anstrengen. Der Tahajjud heißt, man geht schlafen und man steht in dem letzten Drittel Nacht oder in dem Teil von der Nacht auf, in dem alle Leute schlafen, in dem es am schwersten ist aufzustehen. Man steht für Allah subhanahu wa ta'ala auf und betet. Das ist nur der kleine Unterschied, inshallah. Auf jeden Fall, das war eine sehr, sehr starke Eigenschaft. Darauf haben sie beharrt. Sie verrichteten das Gebet, das Nachtgebet, egal im Sommer oder im Winter. Auch wenn es nur 2 Rekka war oder ob es 10 Rekka, 20 Rekka, je nachdem. Dabei spielte die Anzahl nie eine Rolle, liebe Geschwister. Das muss man verstehen. Die Anzahl hat nie eine Rolle gespielt, sondern die Länge des Gebetes, die Demut im Gebet, dieses Gefühl von Khushu, das man im Gebet hatte. Und je länger das Gebet war, desto schöner war das Gebet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dazu: Verrichtet das Nachtgebet, denn es war die Gewohnheit der rechtschaffenen Leute vor euch. Und es ist etwas, was euch eurem Herrn näher bringt. Es wischt die Sünden weg, hält vom Sünden ab und vertreibt die Krankheiten aus dem Körper. Subhanallah. Und vertreibt die Krankheiten aus dem Körper. Subhanallah. Liebe Geschwister, schaut mal, das ist ein Ratschlag vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja. Und jemand, der ein Talibul Ilm sein will, braucht diese Sache. Und jemand, dem es gut gehen soll, der muss nachts beten. Und jemand, der eine hohe Stufe haben will, der muss Qiyamul Layl beten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَتَحَجَّلْ مِنَ اللَّيْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und verrichte das Gebet in der Nacht, also im letzten Drittel der Nacht, auf das Allah subhanahu wa ta'ala dir eine hohe Stellung gibt. Ja? Verrichte das Gebet im letzten Drittel der Nacht, auf das Allah subhanahu wa ta'ala dir eine hohe Stellung gibt. Und es gibt viele, viele Stellen im Koran, ja, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, und du verrichtest das Gebet im letzten Drittel der Nacht, oder du verrichtest einen Teil, oder es komplett, oder fast die ganze Nacht betest du und so weiter. Und die Leute, die mit dir sind, die beten auch. Das sind Eigenschaften des Salaf, Eigenschaften der Sahaba, Eigenschaften der Propheten, Eigenschaften der rechtschaffenen Leute, die vor dem Islam sogar waren, dass sie in der Nacht aufgestanden sind und gebetet haben. Das war eine Eigenschaft, die sie niemals vernachlässigt haben. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu pflegte, fürs Nachtgebet aufzustehen, wenn alle sich zum Schlafen niedergelegt hatten. Man könnte, das heißt, heute zur Zeit, wie viel Uhr ist Isha? Ist 9 Uhr, 10 Uhr ist Isha. Das heißt, 9 Uhr, 10 Uhr ist Isha, dann bleibst du noch ein, zwei Stunden wach, gehst um 12 Uhr schlafen. Dann, wenn du schlafen gegangen bist, ist er von seinem 2, 3 Stunden Schlaf nach Isha-Gebet aufgestanden, hat die ganze Nacht bis Fajr-Gebet gebetet. Subhanallah. So waren die Sahaba. So, das ist die Eigenschaft, die man haben will. Das ist die Eigenschaft, die man haben sollte. Subhanallah. Die, für diejenigen natürlich, die eine hohe Position bei Allah subhanahu wa ta'ala haben möchten. Und man konnte von Abdullah ibn Mas'ud, wenn er im Gebet stand, ein Wimmern hören, wie das Summen der Bienen bis zum Morgendämmerung. Subhanallah. Bis zur Morgendämmerung. Sie haben nicht geheult wie die kleinen Kinder. Ja, so laut und so dick. Nein, nein, nein. Sie haben ihr versucht, ihr Weinen zu unterdrücken, auf dass keiner sie hört und ihre Absicht nicht verloren geht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sie hoch belohnt. Und so pflegt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu weinen, wenn er im Gebet war. Und man hörte ein Wimmern von seiner Brust, herauskommen, wie das Summen von Bienen, subhanallah. Abdulaziz ibn Abu Dawud, rahimullah, pflegte sein Bett auszubreiten und seine Hand darauf zu legen. Und er sagte dann zu seinem Bett, wie weich bist du? Er sagte, wie weich bist du? Schaut mal unsere Betten an. Mashallah, 500 Euro Bett, 1000 Euro Bett, 2000 Euro Bett. Subhanallah, gibt alles Mögliche. Die schönsten Bettbezüge, die schönsten Decken, die weichesten Kissen. Mashallah. Da hat er sich hingesetzt, hat sein Bett gestreichelt und hat gesagt, wie weich bist du? Und damals hatten sie nicht diese Betten, subhanallah. Subhanallah, sagt, wie weich bist du? Und dann sagt er, aber die Betten des Paradieses sind weicher als du. Und dann stand er auf und betete bis zum Fajr, bis zum Morgensgebet. Subhanallah, Subhanallah. So waren die Sahaba. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte zu beten, bis seine Füße sich spalteten. Wir kennen diese Sachen. Ja? Aber wieso werden eigentlich die Sachen immer wieder wiederholt? Von allen und überall. Subhanallah, müsst ihr euch mal die Sache vorstellen. Überall hört man, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in der Nacht viel gebetet. Weil es eine wichtige Sache ist. Ja, weil es Sachen, die sich immer und immer wiederholen, die man bei jedem hören kann, bei jedem Gelehrten eventuell hören kann, dann sind das Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, auf die man aufmerksam sein sollte. Nur ein Tipp von mir. Ja, und nicht sagen, ja, das kenne ich schon. Nein, nein. Hör drauf. Öffne dein Herz, öffne deine Ohren und lass es in dich wirken. Subhanallah. Sagte, seine Füße, er stand so lange, bis seine Füße dick wurden, ja, bis sich das ganze Blut angesammelt und sie angefangen hat zu spalten, zu zerreißen, subhanallah. Und so wurde zu ihm gesagt, ja Rasulullah, warum tust du dir das an? Ja? Mal hat das Aisha gesagt, mal hat das Bilal gesagt, gibt verschiedene Überlieferungen so. Ja, er sagt, warum tust du dir das an? Wobei deine vergangenen und deine zukünftigen Sünden vergeben wurden. Er sagte, soll ich denn kein dankbarer Diener sein? Subhanallah. Warum sollst du in der Nacht stehen? Nicht nur, dass Allah subhanallah dir deine Sünden verzeiht, dich um Stufen erhöht im Paradies. Ja? Nein, sogar auch, dass du dankbar bist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Du stehst auf, um ihm in der Nacht zu danken. In dem Zeitpunkt zu danken, wenn alle schlafen. Da zu danken, wenn alle faul sind. Da zu danken, wenn keiner am Danken ist, subhanallah. Und wir kennen das. Wir kennen diese Sachen. Wir kennen viele Hadithe darüber. Aber die Sache ist, wer von uns praktiziert das? Wir sagen, ja, das kenne ich schon. Ja, super Hadith. Und, nein, fang an. Wallahi, fang an. Fang jetzt an, fang heute an, diese Sache zu machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das beste Gebet, afdal salat ba'd al-farida, salatul layl. Ja, und das ist ein Muslim. Er sagt, das beste Gebet nach den Pflichtgebeten ist das Nachtgebet. Nicht zwei Rekka vor Fajr, vier Rekka vor Dhuhr, das Nachtgebet, liebe Geschwister. Und man kann sich die Sache am besten angewöhnen, wenn man vorm Schlafen gehen, wenn man vorm Schlafen geht, anfängt einen Rekka zu beten erstmal. Ja, ein Rekka kann keiner sagen, ja, das schaffe ich nicht. Ja? Ein Rekka, bevor du schlafen gehst, mach Witr nur erstmal. Ein Rekka. Wenn du geschafft hast, das 2-3 Monate zu halten und nie verpasst hast, dann mach 3 Rekka draus. Ja? Wenn du schaffst, diese 2-3 Monate zu halten, dann mach 2 lange Rekka und eine kurze raus. Und so weiter. Inshallah, ein anderes Mal mehr dazu. Aber so, fang an und steigere dich langsam. Aber fang an, Wallahi, das Nachtgebet. Wenn du anfängst und es nicht mehr lässt, du wirst dich verändern und dein Charakter wird sich verändern, subhanallah. Hasan al-Basri sagte, wer auch immer das Nachtgebet verlassen hat, so ist dies aufgrund einer Sünde, die er begangen hat. Subhanallah. Wer auch immer das Nachtgebet verlassen hat, so ist dies aufgrund der Sünden, die er begangen hat. Er pflegte auch zu sagen, das Nachtgebet ist nur für den schwer, dessen Sünden stark auf ihm lasten. Subhanallah. Subhanallah. Hasan al-Basri. Großer Gelehrter, subhanallah. Er sagte auch, eine Person begeht eine Sünde, durch welche sie daran gehindert wird, das Nachtgebet zu machen. Subhanallah. Und er sagte, wenn du unfähig bist, tagsüber zu fasten und nachts zu beten, dann wisse, dass es dir verboten wurde, aufgrund deiner Sünden und Fehler, deine Sünden und deine Fehler haben dich niedergefesselt, haben dich ans Bett gefesselt sozusagen. Du schaffst es nicht aufzustehen, du schaffst nicht Nachtgebet zu beten, du schaffst es nicht ab und zu fasten. Subhanallah. Und ich sage euch, liebe Geschwister, das sind natürlich nur Möglichkeiten, um den Charakter zu finden. Denn wenn einer schafft, wenn einer nicht nachts betet und wenn er tagsüber nicht fastet, aber er schafft, seinen Charakter zu verbessern und er schafft es, einen guten Charakter zu haben, einen sehr guten Charakter, so dass man sagt, wir sehen dich als Muhsin, als Rechtschaffenen, als jemand, der Ihsan hat, nicht nur Iman, jemand, der Ihsan hat, wenn dein Charakter so gut ist, ja, dann sage ich dir, du brauchst nicht mehr beten und fasten. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte das. Ja? Jemand mit gutem Charakter ist besser oder ist so wie jemand, der jede Nacht betet und jeden Tag fastet. Subhanallah. Jede Nacht betet und jede Nacht fastet. Subhanallah, liebe Geschwister. So ist der gute Charakter. Aber wer es nicht schafft, dann ist dieses Nachtgebet ein Mittel, um seinen Charakter zu verbessern. Das Fasten, ein Mittel, um seinen Charakter zu verbessern. Und das, was wir hier gerade machen, liebe Geschwister, die Eigenschaften des Salaf, ist ein Mittel, um seinen Charakter zu verbessern. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, uns unseren Charakter zu verbessern. Subhanallah. Abdullah ibn Mubarak, rahimallah, erwähnte in Az-Zuhd mit der Berufung auf die Frau von Masruq, rahimallah, dass sie sagte, Masruq lebte niemals, ohne dass seine Unterschenkel aufgrund der Länge seiner Gebete angeschwollen gewesen wären. Ich pflegte hinter ihm zu sitzen und aus Mitgefühl für ihn zu weinen. Subhanallah. Subhanallah. Und schaut mal, die haben Mann und Frau zusammen gebetet. Und es gibt, subhanallah, es gibt viele Sachen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, möge Allah sich der Mann erbarmen, wenn er nachts aufsteht und betet und er weckt seine Frau und sie steht nicht auf und dann macht sie nachts mit Wasser, damit sie aufsteht, beten. Und möge Allah sich der Frau erbarmen, die nachts aufsteht und betet und dann geht und weckt ihren Mann, damit er mitbetet. Und wenn er nicht aufsteht, mit Wasser spritzt, damit er aufsteht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat über sie gesagt, möge Allah sich über sie erbarmen, wenn du das tust. Ja? Natürlich, wenn du das heutzutage machst, du bist eventuell rechtschaffen und dein Mann hat es gerade so oder deine Frau hat es gerade so mit Gebet und dann wächst du sie nachts, kriegst du vielleicht Ärger. Aber trotzdem kriegst du die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Beweis von dem Hadith. Deswegen, liebe Geschwister, es ist auch gut, in der Gemeinschaft zu beten nachts. Es ist auch gut, nachts, wenn man aufsteht, seine Kinder auch mitzuwecken. Ja, nachts, du stehst auf, kurz vor Fajr oder bevor ihr schlafen geht, was dir einfacher fällt. Ja, du weckst deine Kinder, deine Frau, Familie, Vater, Mutter, egal, alle zusammen. Und betest 2 Rekka, 3 Rekka, 4 Rekka, wie du schaffst. Nachtgebet und dann geht ihr schlafen. Wallahi, da ist so viel Khair drin. Wallahi. Wallahi, da ist so viel Khair. Und ich empfehle sogar, bete, ich steh auf, bete erstmal 2 Rekka alleine, damit du alleine hast mit deinem Herrn. Ja, genieß diese 2 langen Rekka und dann geh und weck deine Frau und weck deinen Mann, weck deine Kinder. Ja, und bete nochmal 2 Rekka kurz mit ihnen, damit es nicht so schwer ist. Ja, und macht Al-Witr und geht wieder schlafen. Subhanallah. Diese Sache ist eine gewaltige Sache. Und man kann natürlich über das Nachtgebet sehr, sehr viel reden. Aber der Sinn vom Nachtgebet ist, damit wir uns verändern. Ist, dass unser Charakter sich verbessert, subhanallah. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, eine weitere Eigenschaft von der Salaf war Sorgfalt im Bilden der Eigenschaften der Gläubigen. Also von ihren Eigenschaften war, dass sie fortlaufend ihre Seele untersuchten, um darin die Eigenschaften der Gläubigen zu mehren und die Eigenschaften der Heuchler zu vernichten. Subhanallah. Ja, nochmal. Sie haben in ihrer Eigenschaft, in ihren Seelen gesucht, Eigenschaften, die eventuell gläubig sein könnten, um sie zu mehren, dass ihr Glaube sich mehrt, und Eigenschaften, die zur Heuchelei deuteten, zu vernichten, auf dass die Eigenschaften von Heuchelei aus ihren Herzen verschwindet. Das war eine Eigenschaft von ihnen, subhanallah, dass sie solche Eigenschaften suchten, um sie zu verändern, subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, für die Gläubigen, die in Reue umkehrenden, die Allah dienenden, die Lobenden, die auf Allahs Weg umherziehenden, die sich verbeugenden, sich niederwerfen, das Rechte gebieten, das Verwerfliche verbietenden, die Allahs Grenzen beachteten und so weiter. Und für, sagt Allah subhanahu wa ta'ala am Ende was? Und verkündet den Gläubigen frohe Botschaft. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala erzählt, in dieser Surah Tauba ist das. Ja, in dieser Sura zählt er auf die Eigenschaften, die ein Gläubiger haben sollte. Und er sagt auch in Surat al-Mu'minin, den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihren Gebeten demütig sind, denjenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden, von leerem Gerede abwenden, von sinnlosen Gerede abwenden, und denjenigen, die der Zakat geben, diejenigen, die ihre Scham hüten, die keinen Sinn machen, die nicht in Ding verfallen, außer gegenüber ihren Gatten und das, was sie an ihrer rechten Hand besitzen und so weiter, da ist kein Problem darin, und denjenigen, auf die ihnen anvertrautes Gut und Verpflichtung Acht geben, und denjenigen, die ihre Gebete einhalten, was ist mit denen? Was ist mit denjenigen, die all diese Eigenschaften haben? Allah subhanahu wa ta'ala zählt ja etwa 10 Eigenschaften auf. Was ist mit denen, ja Allah? Das sind die Erben des Paradieses. Ja Allah. Was? Wenn du betest, deine Zunge im Zaum hältst, Zakat gibst, dein Geschlechtsteil in Zaum hältst, wenn du anvertrautes Gut darauf achtest, wenn du Verpflichtungen nachgehst, wenn du deine Gebete daran festhältst und deinen Gebeten demütig bist, ja, und es gibt noch mehr Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala später nochmal aufzieht, sagt, das sind die Erben des Paradieses. Du wirst dann das Paradies kriegen, wenn du diese Eigenschaften hast. Ewig werden sie darin bleiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Eigenschaften geben, auf dass er uns zu Erben des Paradieses macht, subhanallah. Subhanallah, liebe Geschwister. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wir kennen den Hadith, er sagt, keiner von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selbst liebt. Subhanallah. Diese Eigenschaften, diese Sorgfalt im Bilden der Eigenschaften, dass sie darauf Acht gegeben haben, die Sahabe, die haben aufgepasst, welche Eigenschaften sie sich aneignen. Sie haben gehört, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gesagt hat. Sie haben darauf geachtet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt hat. Ja? Sie haben diese Sachen genommen. Ah, okay, ich bin gläubig, wenn ich für meinen Bruder, für meine Schwester das liebe, was ich für mich liebe. Okay, ich mache diese Eigenschaft. Oder der Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, bei Allah, er glaubt nicht, bei Allah, er glaubt nicht, bei Allah, er glaubt nicht. Sie sagten, wer gesandt Allahs? Er sagte, dessen Nachbar nicht vor seinem Übel sicher ist. Ja? Dessen Nachbar vor seinem Übel nicht sicher ist. Was hat das damit mit unserem Thema zu tun? Subhanallah, liebe Geschwister. Sie hörten diese Sache und haben direkt ihre Alarmglocken sind aufgegangen. Ihre Alarmglocken sind hochgegangen. Und sie haben gesagt, oh, das darf ich nicht tun. Okay, das muss ich rausstreichen. Das ist diese Sorgfalt, dass sie darauf geachtet haben, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagte und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den Hadithen brachte. Dass sie gesagt haben, okay, das nehme ich und das lasse ich. Das nehme ich und das lasse ich. Subhanallah. Das ist eine Eigenschaft von ihnen gewesen, dass sie Eigenschaften, die gut waren, sich aneigneten und schlechte wegließen. Und hört mal, Yahya ibn Mu'ath, rahimullah, fasste die Eigenschaften der Gläubigen in seiner Abhandlung folgendermaßen zusammen. Hört mal zu, die Eigenschaften der Gläubigen, ja? Jeder, der Gläubige so ist, sollte jetzt zuhören, subhanallah. Er sagte, es bedeutet, voll von Schamhaftigkeit zu sein und auch keinen Schaden zuzufügen, voller Gutem zu sein und nicht verdorben, dass die Zunge wahrhaftig ist, die Worte wenig und voller gute Taten zu sein, wenig Ausrutscher zu haben und nicht zu übertreiben, nicht extrem zu sein, gut zu den Verwandten zu sein, Nähe zu ihnen aufzubauen, mitfühlend und dankbar zu sein, voller Zufriedenheit zu sein, wenn Allah gewisse Versorgung eingeschränkt hat, nachsichtig und freundlich zu seinen Brüdern zu sein, liebevoll und keusch zu sein, nicht zu verfluchen, schwören, beschimpfen, lästern oder tratschen, nicht übereilt, neidisch, hasserfüllt, arrogant oder eitel sein, nicht dem Weltlichen zuzuneigen, keine ausgedehnte Hoffnung und Wünsche haben, weder zu viel zu schlafen, noch abwesend in Gedanken sein, weder anzugeben, noch zu heucheln, nicht egoistisch, aber stattdessen sanft und fröhlich, nicht kriecherisch, nicht schleimerisch, für das Angesicht Allahs lieben und für sein Angesicht erfreut sein und nur für sein Angesicht, also für das Angesicht Allahs wütend werden. Seine Versorgung ist Taqwa, seine Sorgen sind das, was mit ihm im Jenseits geschehen wird. Seine Freunde ermahnen ihn. Sein Liebster ist sein Beschützer und Herr. Seine Anstrengung ist für das Jenseits. Subhanallah. Subhanallah, liebe Schwester. Das sind die Worte, die Yahya ibn Mu'adh beschrieben hat. Das sind die Worte, die Yahya ibn Mu'adh benutzt hat, um den Gläubigen, um die Eigenschaften der Gläubigen zu beschreiben. Und bei Allah, es sind nur einige Eigenschaften. Und wir haben sehr viele gehört. Subhanallah. Und ich würde euch empfehlen, diesen Teil euch nochmal anzuhören, nochmal rauszuschneiden und nochmal anzuhören. Subhanallah. Fudail ibn Iyad, rahimahullah, sagte, der Gläubige pflanzt eine Palme und fürchtet, dass Dornen wachsen. Schaut mal. Schaut mal diese Eigenschaft. Der Gläubige pflanzt eine Palme, eine gute Frucht, aber er hat Angst, dass Dornen wachsen. Ja? Aber der Heuchler pflanzt Dornen und erwartet, dass reife Datteln wachsen. Und Wallah, ich lasse das so stehen. Weil wer versteht, der versteht. Und die Sache ist klein. Es ist verständlich und einfach, subhanallah, liebe Geschwister. Subhanallah. Subhanallah. Allah muss sagen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns gute Eigenschaften geben. Subhanallah. Auf jeden Fall, von den Eigenschaften, von einer weiteren Eigenschaften des Salaf, liebe Geschwister, von eine weitere Eigenschaften der frommen Vorfahren, liebe Geschwister, ist, seine Priorität, sein Hauptziel, sein Hauptaugenmerk, sein Grund, warum er lebt, dem Jenseits zuzuschreiben. Das heißt, seine höchste Priorität ist das Jenseits. Lassen wir so. Seine höchste Priorität ist das Jenseits. Das ist ihre Eigenschaft. Ja? So gab manche eine von ihnen, von ihrem Anteil an Dhikr nach dem Fajr-Gebet, den Vorzug von anderen Beschäftigungen. Das heißt, wenn jemand Fajr gebetet hat, und danach Dhikr gemacht hat, Allah erwähnt hat, Koran gelesen hat, Istighfar und so weiter. Er hat diese Sache bevorzugt, anstatt zum Beispiel rauszugehen und handeln. Wobei er eventuell wusste, wenn ich jetzt rausgehe, habe ich am meisten Handel. Kann ich am meisten Gewinn machen, kann ich am meisten erzielen, kriege ich die beste Ware, kriege ich die frischeste Ware. Sie haben diese Erwähnung zu Allah bevorzugt. Denn sie gaben dem Jenseits die Priorität über all ihre Angelegenheiten. Ihre einzigste Sorge war das Jenseits, liebe Geschwister. Subhanallah. Sogar sie haben dem Nachtgebet in einer kalten Nacht den Vorzug gegeben vor dem Schlaf unter einer warmen Decke. Dies ist, wie sich die Salaf schrittweise erzogen haben selbst. Und wir sollten uns auch schrittweise erziehen, liebe Geschwister. Und ich sage euch nochmal, liebe Geschwister, wir machen diese Unterrichte nicht, dass jemand traurig ist, weil er diese Eigenschaften nicht hat. Nicht, dass jemand sich selber fertig macht, weil er sich die Eigenschaften nicht hat. Nein, es soll ein Nutzen sein für denjenigen, der Verstand hat. Der soll daraus Nutzen ziehen und nicht sagen, oh, wie schlecht bin ich denn selber. Nein, er soll verstehen, ah, wenn ich das tue, dann bin ich gut. Und er soll mit einer Sache anfangen. Nimm eine Sache, fang damit an und die anderen Eigenschaften werden inshallah folgen. Versuche nicht alles auf einmal, weil alles auf einmal werden wir nicht schaffen. Und das ist sogar Extremismus. Wallahi, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat immer gesagt, und er war sauer, wenn Leute übertrieben haben. Und er hat immer gesagt, sie sollen das tun, was sie können, was sie schaffen. Sie sollen nicht übertreiben, sie sollen nur das tun, was sie schaffen. Warum? Weil das, was sie schaffen, bleibt auch beständig. Und Allah liebt das Beständige. Subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Surah 17, wer immer das schnell Eintreffende will, damit ist das diesseits gemeint, dem gewähren wir darin schnell, was wir wollen, und demjenigen, den wir wollen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer von euch das diesseits will, also das schnell, der will schnell, schnell Früchte sehen von seiner Sache, die er gepflanzt hat. Er will schnell das schnell Eintreffende haben. Ist dies deshalb? Dann geben wir das schnell, sagt Allah. Kann er schnell haben. Wir geben das und dann ist fertig. Ja? Und wir geben das, wem wir wollen und wie schnell wir es wollen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hierauf haben wir für ihn die Hölle bestimmt, der er ausgesetzt sein wird, mit Vorwürfen behaftet und verstoßen. Subhanallah. Du willst das Jenseits, du willst das Diesseits, du willst alles schnell, schnell haben, du willst, dass deine Wünsche sofort erledigt bekommst, dass du bevorzugst das Diesseits. Allah subhanahu wa ta'ala wird dir das Diesseits geben dann. Wenn du das Diesseits, dem Jenseits bevorzugst, du wirst es bekommen bei Allah. Und Allah sagt das im Koran. Dann wirst du es bekommen und danach wirst du in die Hölle geworfen. Aber wunder dich dann nicht, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du in die Hölle geschmissen wirst. Wunder dich nicht, dass du, wenn du in die Hölle geschmissen wirst, weil du hast schon den Lohn im Diesseits bekommen. Ja? Und diese Sache ist auch ein Beweis oder ist eine Unterstreichung von den Hadith von den dreien, die als erstes in die Hölle geschmissen werden. Und der erste von ihnen ist ein Gelehrter, der gelernt hat und Gelehrter sein wollte, damit die anderen Leute zu ihm sagen, guck mal, was für ein Gelehrter, mashallah, super Gelehrter, hat Wissen, guck mal, wir haben keine Ahnung. Was wird dann zu ihm gesagt? Faqad qil. Es wurde schon gesagt. Ha? Du hast deinen Lohn schon bekommen im Diesseits. Was willst du noch im Jenseits? Ab in die Hölle. Subhanallah, möge Allah uns bewahren. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, doch wer das Jenseits will und sich darum bemüht, wie es ihm zusteht, wobei er gläubig ist, denen werden wir für ihr Bemühen danken. Also denen werden wir ihm das Paradies geben. Subhanallah. Dem werden wir belohnen mit dem Paradies. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dem, dessen Sorge das Jenseits ist, setzt Allah Reichtum ins Herz. Ah, du willst reich werden? Hier ist ein Schlüssel, damit du reich wirst. Wallahi, ich schwöre es euch, liebe Geschwister, jemand, der reich werden will, nicht nur Milliardär, Trilliardär oder was gibt es da so viel, der soll, seine einzige Sorge soll das Jenseits sein. Und er wird sehen, wie reich er ist. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, er bringt seine Angelegenheiten in Ordnung und die Welt wird gezwungen sein, zu ihm zu kommen. Guck mal, ja, du hast gerade vielleicht gezweifelt, lieber Bruder, liebe Schwester, was ich sage. Wie kann man reich werden, wenn man sich nur ums Jenseits kümmert? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt das. Ja? Und der Hadith ist in Tirmidhi. Und Sheikh Albani hat gesagt, der Hadith ist Hassan, subhanallah. Und er hat ihn auch in Al-Silsila al-Sahiha erwähnt. Er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dem, dessen Sorge, also seine einzige Sorge, dass Jenseits ist, wird Allah Reichtum ins Herz geben. Er bringt seine Angelegenheiten in Ordnung und die Welt wird gezwungen sein, zu ihm zu kommen. Entschuldigung. Die Welt wird gezwungen sein, zu ihm zu kommen. Subhanallah. Das ist Schlüssel, ganz einfach. Aber wessen größte Sorge diese Welt ist, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so wird Allah Armut vor seine Augen setzen. Seine Angelegenheiten werden in Unordnung versetzt und kein weltlicher Gewinn wird zu ihm kommen, außer was bereits für ihn geschrieben war. Subhanallah. Und guck mal, liebe Geschwister, kennt ihr nicht diese Leute? Kennt ihr nicht diese Leute? Die kriegen, die verdienen Tausende von Euros. Ha? Im Monat 10.000, 20.000. Wallah, es gibt Leute, Brüder, Schwestern auch, die verdienen viel. Aber ich meine, Leute, die nicht Muslime sind, die verdienen 20, 30, 40.000 Euro, aber es reicht ihnen vorne und hinten nicht. Armut hat sie bedeckt. Sie sagen, ich weiß nicht, wo das Geld hingeht. Ist weg, ich habe nie Geld. Subhanallah. Sie haben nie Geld. Und Leute, dessen Sorge jenseits ist, du siehst, sie sind die reichsten Personen. Die sagen, Subhanallah, mein Kühlschrank ist voll, ich habe Essen, Trinken, ich habe so viel Geld übrig, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Das ist, Subhanallah, wenn deine einzige Sorge, das jenseits ist. Subhanallah. Subhanallah, liebe Geschwister. Und hört mal, was Malik ibn Dinar sagt. Er sagte, wer um die Hand des Diesseits angehalten hat, so wird das Diesseits nicht zufrieden sein, bis er seinen gesamten Dien aufgegeben hat als Brautgabe. Hört nochmal. Wer um die Hand des Diesseits angehalten hat, so wird das Diesseits nicht zufrieden sein, bis er seinen gesamten Religion aufgegeben hat als Brautgabe. Ja, ihr kennt das. Ihr wollt heiraten. Ja. Die Frauen bekommen Brautgabe, die Männer müssen sie zahlen. Und die Frau kann ja verlangen, was sie will. So ist es im Islam. Die Frau, wenn sie will, die kann sagen, ich will 3 Tonnen Gold. Und das ist nicht übertrieben. Sie kann das sagen, sie kann verlangen, was sie will. Ob der Mann das aufbringen kann und will, ist eine andere Frage. Und so ist das Diesseits. Wenn du das Diesseits haben willst, dann sag das, okay, kein Problem, du kannst mich haben, aber dein Jenseits musst du dafür aufgeben. Deine ganze Religion musst du aufgeben. Und leider sehen wir heutzutage, liebe Geschwister, dass einige verheiratet sind mit dem Diesseits. Ja, so kann man das wirklich ausdrücken. Dass sie sich für das Diesseits entschieden haben und das Jenseits verlassen haben. Möge Allah uns bewahren für diese Sache. Subhanallah. Hört mal, Ali radiallahu anhu pflegte zu sagen, das Jenseits hat sich genährt. Das Jenseits hat sich genährt. Die Welt ging hinten durch. So seid Kinder des Jenseits, nicht Kinder der Welt. Denn heute sind Taten, aber keine Abrechnung. Aber morgen wird Abrechnung sein, aber keine Gelegenheit, irgendeine Tat zu verrichten. Subhanallah. Subhanallah. Und diese Sache sollten wir uns zu Herzen nehmen, liebe Geschwister. Subhanallah. Entschuldigung. Subhanallah, liebe Schwester. Deswegen nochmal empfehlend, ja? Ich sage nochmal den Anfang von dem Hadith, wessen Sorge das Jenseits ist, dem setzt Allah Reichtum ins Herz. Und es gibt auch einen anderen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wessen einzige Sorge das Diesseits ist, der wird keine Sorgen mehr wessen einzige Sorge das Jenseits ist, ja, der wird keine Sorgen mehr haben im Diesseits. Allah wird all seine Sorgen wegnehmen, sozusagen. Eine weitere Eigenschaft der Salaf, liebe Geschwister, ist viel Allah gedenken, viel Dhikr machen, viel Salawat sprechen. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das Gedenken Allahs ist wahrlich das Größte. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und nur im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Und nur im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Und so waren die Salaf und so sind die rechtschaffenen Leute. Du siehst, ihre Zunge bewegen sich andauernd. Sie sind die ganze Zeit Allah im Gedenken. Keine Sekunde vergeht, indem sie leer stehen. Subhanallah. Wenn du siehst, sie gehen irgendwohin einkaufen, ihre Zunge bewegt sich. Wenn du siehst, sie sind irgendwo bei Reparatur von ihrem Auto, ihre Zunge bewegt sich. Wenn du siehst, die sind im Zug, du siehst Koran lesen. Wenn du siehst, die sind unterwegs im Auto, du hörst Koran lesen oder Allah erwähnen. Subhanallah. Das ist eine Eigenschaft der rechtschaffenen Leute. Eigenschaften der Salaf und inshallah auch von uns Khalaf. Ja, die Nachkommen nennt man Khalaf. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gleichnis dessen, der seinen Herrn gedenkt und dem, der es nicht tut, ist wie der Lebendige und der Tote. Ja Allah, was ist das? Der Hadith ist in Bukhari. Ja? Das Gleichnis dessen, der sein Herrn gedenkt, der Dhikr macht, der Allah erwähnt, ständig und andauernd eine Verbindung zu Allah hat, und dem, der das nicht tut, ist wie der Lebendige. Und der Lebendige ist der, der diese Verbindung hat mit dem Toten. Und der Tote ist, der nicht Allah erwähnt. Obwohl du bist gläubig und du betest und so, aber du erwähnst nicht Allah oft. Ja, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache. Und in einer anderen Überlieferung sagt er sallallahu alaihi wasallam, das Gleichnis eines Hauses, in welchem Allah gedacht wird und einem, in welchem ihm nicht gedacht wird, ist wie der Unterschied zwischen dem Lebenden und dem Toten. So entscheide du dich, lieber Bruder, entscheide du dich, liebe Schwester, wie soll dein Haus sein? Oder wie willst du dein Haus haben? Als Lebendige, als ein Haus, wo man drin lebt, oder als eine Grabstätte für Tote? Subhanallah. Hassan al-Basri sagte, Allah, der Allerhöchste, machte uns es leicht, als er sagte, gedenkt mir, so gedenke ich euch. Ohne dabei einen Ort zu bestimmen, hätte er einen gewissen Ort dazu bestimmt, wäre es für uns Pflicht gewesen, diesen Ort zu erreichen, selbst wenn es 100 Jahre entfernt wäre, so wie wir zu Hajj gerufen werden und sagen, alles Lob gebührt Allah. Subhanallah. Schaut mal, Allah hat uns das leicht gemacht. Wir können an jedem Ort, zu jeder Zeit, außer natürlich auf der Toilette, ja? Nicht auf der Toilette, liebe Geschwister, nicht auf der Toilette. Auch wenn ihr draußen eure Toilette macht, nicht da. Ja? Und gemeint ist, wenn ihr, man muss das gut verstehen, weil du kannst im Bad, kannst du Allah erwähnen, kein Problem. Aber, wenn du auf der Toilette sitzt, nicht. Ja? Wenn du auf der Toilette sitzt, nicht. Und draußen auch, wenn du auf Toilette gehst, nicht. Geht nicht. Aber sonst, du kannst überall Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn sich, und wenn Leute sich nach einer Versammlung erheben, ohne darin, nicht Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und wenn, ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Abu Dawud sagt, wenn Leute sich nach einer Versammlung erheben, ohne darin Allah gedacht zu haben, ohne nur einmal Allah erwähnt zu haben, so wird es sein, als ob sie sich von den Kadavern eines Esels erheben würden. Von dem Kot, von der A'a, ja, mal knall gesagt, von der A'a des Esels erheben würden, während es auch am Tag der Auferstehung Kummer für sie sein wird. Das heißt, wenn du sitzt mit deinen Geschwistern und du erwähnst nicht Allah, und sitzen ist nicht nur gemeint, ich sehe kurz jemanden auf der Straße. Nein, du sitzt kurz, du gehst jemanden besuchen und ihr habt Treffen. Auch wenn es nicht für das Diesseits, nicht für das Jenseits ist. Ihr habt ein Treffen. So erwähnt Allah. Fängt mit Bismillah an. Ja, sagt ein, zwei Worte mit Allah und seinen Gesandten. Ja, und am Ende sagt ihr Subhanakallah wa bihamdik und so weiter. Und schließt mit Allah ab, dann ist das inshallah gesegnet. Aber wenn ihr das nicht tut, ja, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann ist es so, als ob wir vom Kadaver des Esels erheben würden. Möge Allah uns bewahren davor. Subhanallah. Von deinem lieben Iyad, Rahimullah sagt, wenn du der Schöpfung gedacht hast, was bedeutet der Schöpfung dachten? Das heißt, wenn du Gerede hast über dies und jedes, Tratsch und Klatsch, über diese Person, jene Person, hast du dies gesehen, machst du dies, bla bla bla, was wir heutzutage überall sehen, dann gedenke Allah, dem Allerhöchsten, ihm gedenken ist die Medizin für das Gedenken der Schöpfung. Sagt man, Subhanallah. Was für weise Worte. Das heißt, wenn dich das Diesseits gepackt hat und du hast viel geredet über Diesseits, Diesseits, Diesseits, dann erwähne Allah, auf dass er diese Sache heilt. Ja, auf diese Krankheit, dass du dich immer mit Diesseits beschäftigst, dass deine Zunge sich mit Diesseits beschäftigt, dich davon befreit. Subhanallah, was für weise Worte unsere Vorfahren, unsere rechtschaffenen Vorfahren doch uns sagten. Abu al-Muhayl, rahimullah, fühlte Freude und Glückseligkeit, wenn er Allah dachte, subhanallah. Er pflegte zu sagen, meine Freude ist im Gedenken meines Herrn. Er, subhanahu wa ta'ala, sagte, gedenkt meiner, so gedenke ich euch. Wenn er geistesabwesend einem Weg entlang ging, so begann er Allah zu preisen und ihm zu gedenken. Wenn es auch nur für eine kurze Zeit war. Er sagte dann, wahrlich, ich liebe es, dies zu tun, damit, dass ich an allen Orten, an denen ich vorbeigegangen bin, Allah gedacht habe, so dass sie für mich Zeugen sind am Tag der Auferstehung. Und Wallahi, Subhanallah. Subhanallah, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, aber ich muss viel schwören. Aber diese Sachen sind gewaltig, liebe Geschwister. Ja? So, schaut mal, wie die Salafa Salih waren. Sie haben gesagt, ich bin da, ich wollte an jedem Ort, wo ich vorbeigegangen bin, Allah erwähnt haben, sodass dieser Ort am jüngsten Tag Fürsprache für mich einig bei Allah und sagt, ja, er ist bei mir vorbeigekommen. Ja, der war da und er hat dich erwähnt, ja Allah. Schaut mal, und wie sind wir? An jedem Ort. Khair, inshallah. Inshallah sind wir gute Leute. Inshallah sind wir gute Leute. Mit guten Herzen. Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Allahu musta'an. Yahya ibn Mu'adh sagte, erneuert eure Herzen mit dem Gedenken Allah, denn sie eilen in Vergesslichkeit. Erneuert eure Herzen und erfrischt sie mit Gedenken an Allah. Ha? Gibt ihnen Iman mit Gedenken an Allah, denn sie eilen in Vergesslichkeit. Sie vergessen Allah, sie vergessen das Jenseits. Und das ist so, das Jenseits packt dich. Das Jenseits packt dich. Ja. Und um daran anzuknüpfen, eine weitere Eigenschaft des Salaf war es, weiche Herzen zu haben. Weichen Herzen zu haben. Ja. Sie besaßen weiche Herzen. Sie pflegten, sie weinten viel aufgrund der Mängel, die sie verspürten. Aufgrund der Pflichten, die sie gegenüber Allah hatten, die sie nicht erfüllen konnten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam fingen daraufhin an, schluchzend, ja, was, wisst ihr was schluchzend, so richtig, die haben nicht mehr ausgehalten, so richtig geweint, schluchzend zu weinen, während sie ihre Gesichter verbargen, ja? Sie haben sich ihre Gesichter verdeckt und richtig geweint, als sie diese Sache hörten. Und was ist mit uns, wenn wir heute hören, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Und sie wussten, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah, denn er hat es ihnen berichtet. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man etwas sieht und wenn man etwas hört. Deswegen sind wir nicht so stark betroffen. Und es ist auch was anderes, wenn man von demjenigen, der es gesehen hat, von ihm hört oder es von einer zweiten und dritten Person hört. Ali radiallahu anhu sagte, ich sah die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber heutzutage sehe ich niemanden wie sie. Sie kamen im Morgen daher staubig, bleich mit zerzaustem Haar. Zwischen ihren Augen eine Spur wie das Knie eines Schafes, weil sie die Nacht in der Niederwerfung und langem Stehen verbracht hatten. Auf- und abrollen zwischen ihren Füßen und ihren Stirn. Wenn also der Morgen kam, standen sie wie ein geschwankter Baum an einem windigen Tag. Ihre Augen waren mit Tränen gefüllt. Dann sagte er, bei Allah, es ist, als wäre ich jetzt mit Leuten, die in Vergesslichkeit schlafen. Wer sagt das? Wer sagt das? Ali, radiallahu anhu. Wann sagte er das? Als er Khalifa wurde. Er ist der vierte Khalif. Ja, der vierte Khalif, subhanallah. Und er sagt, und bei ihm haben noch Sahaba gelebt, aber waren natürlich mehr Tabi'in da. Und sagt diese Worte. Ah, was ist denn mit uns, liebe Geschwister? Umar ibn al-Khattab hatte zwei schwarze Linien auf seinem Gesicht. Zwei schwarze, tiefe Linien. Umar ibn al-Khattab, wisst ihr, wer Umar? Und wenn man Umar hört, dann denkt man, Mashallah, riesen Typ und stark und kräftig. Ja, aber weich. Weichen Herzens. Sein Herz war weich, wenn er die Worte Allahs rezitierte. Wenn er in der Nacht stand vor Allah, gegenüber seinem Herrn stand, so flossen seine Tränen. Und sie flossen so viel, dass sich in seinem Gesicht zwei Spuren, zwei Linien, wie so Flüsse, zwei schwarze Linien, rechts und links gebildet haben, aufgrund seines extremen Weins. Ibn Abbas hatte Spuren wie abgetragene Schnürsenkel in seinen Augen. Unter seinen Augen, aufgrund seines starken Weins. Subhanallah, wo sind unsere Spuren? Er vergisst unsere Spuren, wo ist unser Weinen? Wo ist unser Weinen für Allah? Subhanallah. Ka'b al-Ahbar sagt, ich bevorzuge es, aus Furcht vor Allah zu weinen, selbst mit einer einzigen Träne, die aus meinen Augen fällt, als einen Berg voller Gold zu spenden, mit einem Herzen, welches nicht vor Dank erfüllt ist. Subhanallah. Ich sage euch, liebe Geschwister, ich bevorzuge auch Sachen, die schön sind, zwei- oder dreimal zu wiederholen. Dann ist es eine Sunna vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, damit diese Sachen einfach besser sitzen. Auf jeden Fall sagte Ka'ab, ich bevorzuge es, aus Furcht vor Allah zu weinen, selbst wenn es mit einer einzigen Träne, die aus meinen Augen fällt, ist, als einen Berg voller Gold zu spenden mit einem Herzen, welches nicht mit Dank gefüllt ist. Subhanallah. Subhanallah. Ali radiallahu anhu pflegte zu sagen, das Zeichen der Rechtschaffenheit sind ein bleiches Gesicht. Hört mal zu. Ein bleiches Gesicht. Feuchte Augen. Lippen, die vor Hunger zittern. Weinen und Wachheit im Nachtgebet. Subhanallah, diese Sachen machen mich selber fertig, liebe Geschwister. Ich habe das schon so oft gelesen. Allahu musta'an. Er sagte, die Zeichen der Rechtschaffenheit. Herr, woran kannst du erkennen, dass du rechtschaffen bist? Woran kannst du erkennen, dass jemand anders rechtschaffen ist? Acht auf diese Sachen. Siehst du sie, dann weißt du, der ist rechtschaffen. Ein bleiches Gesicht. Warum bleiches Gesicht, liebe Geschwister? Aus Furcht vor Allah. Er ist die ganze Zeit, seine Connection mit Allah ist die ganze Zeit da, weil Allah erwähnt und er hat Furcht vor ihm. Er weiß, dass Allah ihn sieht und hört, deswegen ein bleiches Gesicht. Feuchte Augen, aus Furcht, dass Allah ihn in die Hölle wirft, obwohl er so viele gute Taten gemacht hat. Er hat aus Furcht, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht anschaut am jüngsten Tag. Aus Furcht, dass seine Strafe über ihn kommt und er sieht es nicht. Feuchte Augen, Furcht vor Allah. Lippen, die vor Hunger zittern. Lippen, die vor, weil sie keine Zeit haben zu essen, weil sie ihre Bäuche nicht vollschlagen wollen, weil sie verzichten wollen für Allah, obwohl sie das haben. Subhanallah, weinen für Allah, weinen aus Furcht vor Allah, vor der Hölle, weinen um das Paradies, Subhanallah, und Wachheit im Gebet, im Nachtgebet, in Qiyamul Layl, wach, wenn andere schlafen. Subhanallah, möge Allah uns diese Eigenschaften geben. Subhanallah. Inshallah machen wir noch zwei Eigenschaften. Ansonsten breche ich hier zusammen. Allahu musta'an. Diese Sachen sind gewaltig, liebe Geschwister. Eine weitere Eigenschaft des Salaf war, Mängel in ihrem Dien, in ihrer Religion zu fürchten. Mängel, die sie sahen, Wenn sie sahen, ihre Religion oder das, was sie tun, das, was sie als Dien, als Religion kannten, nicht vollständig war, haben sie gefürchtet. Sie haben gesagt, oh nein, ich gebe euch ein Beispiel, wenn einer zum Beispiel das Nachtgebet nicht gebetet hat, dann haben sie Angst gehabt, dass Allah sie in die Hölle feucht, dass sie es nicht schaffen werden, dass sie die Kurve nicht kriegen, wenn sie nicht genug gespendet haben, wenn sie nicht Koran gelernt haben, wenn sie die zwei Rekka nach Dhuhr nicht gebetet haben, solche Sachen, irgendwas, ein Naqis, ein Mangel, wenn sie diesen Mängel, den sie wussten, der ist da, sie haben diesen Mängel gefürchtet. Sie pflegten zu sagen, es gibt die Hoffnung, dass Allah uns vergeben wird, und dies ist der wahre Erfolg. Die Sorge jedoch liegt im Gedanken, dass er uns belangen wird für jeden noch so kleinen Fehler und was noch geringer ist als dies. Diese sich selbst zur Rechenschaft ziehen, erleichtert die Last der Abrechnung am Tag der Auferstehung. Wer nicht mit seiner Seele abrechnet, der wird ein langes Stehen für die Abrechnung dort haben. Warum? Weil dann, wenn der jüngste Tag einbricht. Wenn wir wieder von den Gräbern herauskommen, dann werden die Menschen, wie lange? Wir kennen den Hadith, 50.000 Jahre hin und her rennen, Ja, bis Allah subhanahu wa ta'ala anfängt mit der Abrechnung. Das ist für wen? Das ist nicht für alle. Der Anfang, der Schock ist für alle gleich. Aber die Gläubigen, ja, die bestimmten sieben Kategorien oder die bestimmten Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, für die wird es sein wie fünf Gebete. Diese Zeit. Fünf Gebete oder 50.000 Jahre warten. Überleg es dir, das ist auch ein Grund zu beten, wenn du nicht betest, lieber Bruder, liebe Schwester. Fünf Gebete. Dieser Tag, an dem das gewaltigste Unglück passieren wird, was es überhaupt gibt. An dem die Mutter nicht nach ihrem Kind schaut und die Geliebte nicht nach ihrem Geliebten. An dem keiner keinen kennt, nur auf sich selber achtet. An dem Tag, dieser Tag soll 50.000 Jahre dauern. 50.000 Jahre, aber für den Gläubigen nur fünf Gebete. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O, die ihr glaubt, fürchtet Allah, und eine jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Und jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Umar ibn Khattab sagte, rechnet mit euch ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Wiegt eure Taten, bevor sie gewogen werden, und bereitet euch für die größte Parade vor. Und dann rezitierte er, an jenem Tag werdet ihr vorgeführt, nichts von euch wird verborgen bleiben. Subhanallah. Ahmed ibn Hurmus al-A'raj rahimullah sagte, schau in dir selbst bezüglich der Hässlichkeit, die in dir drin ist. Morgen wird jeder mit denen versammelt, die gleiche Sünden taten. Wer in allen Sünden gefallen ist, wird für jede Sünde jedes Mal mit den Leuten dieser Sünde versammelt. Er schalt sich selbst, indem er sagte, ein Rufer wird am Tag der Auferstehung rufen, O Leute, welche die und die Sünde begangen habt, erhebt euch. Dann sagte er, So, A'raj, du wirst dich hinstellen müssen mit ihnen. Schaut mal, er redet mit sich selber. Er sagt, So, A'raj, du wirst dich hinstellen müssen mit ihnen. Erneut wird gerufen, O, ihr Leute, welche die und die Sünde begangen habt, erhebt euch. Und du, A'raj, wirst dich wieder hinstellen müssen. A'raj ist er selber nebenbei, ja, nochmal. Du, A'raj, wirst dich hinstellen müssen mit ihnen und jedem, der sonst noch diese Sünde begangen hat. Subhanallah. Liebe Geschwister, möge Allah uns von dieser Sache bewahren. Bitte versucht die großen Sünden, die offenkundig sind, zu unterlassen. Auf dass wir, wenn sie gerufen werden, nicht dazu gehen. Denn Allah verzeiht euch eure kleinen Sünden, wenn ihr eure Pflichten einhaltet und euch die großen Sünden entlastet. Allah sagt im Koran, wer die großen Sünden unterlässt, ja, dem werden wir die kleinen vergeben. Dann unterlasst die großen Sünden, inshallah, und fürchtet trotz alledem eure Mängel in eurer Religion. Und als abschließende Eigenschaft der Salaf, liebe Geschwister, wenig Sorge um das Erbauen von Häusern, von Heimen, von Schmuck. Ja, wenn einer von ihnen ein Haus baute, dann beschränkte er sich nur auf das Notwendige, ohne Verschönerung, Schmuck und so weiter. Dies war, weil sie nicht genug rechtmäßiges und reines Einkommen besaßen und weil ihre Hoffnung und Wünsche nicht auf weltliches Besitz setzten. Anas ibn Malik radiallahu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zeichnete eine Linie und sagte, dies ist ein Mann. Dann zeichnete er eine andere und sagte, dies ist der Tod des Mannes. Dann zeichnete er eine Linie weiter entfernt als die zweite. Also er hat die erste gezeichnet und direkt dahinter den Tod. Er zeichnete eine Linie und direkt dahinter eine zweite. Der erste ist der Mann, der zweite sein Tod. Dann zeichnete er eine dritte etwas weiter weg und sagte, dies sind seine Hoffnungen. Während er versucht, seine Hoffnungen zu erfüllen, erfasst ihn die nähere Linie. Schaut mal, was für ein Beispiel uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Sahih al-Bukhari uns gibt. Er zeichnet eine Linie, sagt, das ist der Mann. Zeichnet direkt dahinter eine zweite Linie, sagt, das ist der Tod. Und zeichnet hinter dem Tod weiter weg eine dritte Linie, sagt, das sind die Hoffnungen, die dieser Mann versucht zu erfüllen im Diesseits, während er das machen will, kommt die zweite Linie und erfasst ihn. Also der Tod kommt und erfasst ihn. Subhanallah. Einer der Salaf ging an eine Person vorbei, die daran war, sein Haus zu bauen. Ja. Er sah, ein Mann baut, mashallah, und macht schön sein Haus und gibt sich viel Mühe. Und dann sagte er ihm folgendes Gedicht. Baut ihr Häuser für den Unsterblichen? Wenn ihr nachdenken würdet, würdet ihr erkennen, dass eure Verbleiben darin gering ist. Unter dem Schatten eines Stockes ist genug für den, den eines Tages die Abreise umfassen wird. Also solche Sachen, subhanallah, die machen einen fertig, liebe Geschwister. Man denkt sich, wie sollen wir das heutzutage schaffen? Wie sollen wir schaffen, wie soll ich auf der Straße leben? Ja, keiner verlangt von dir, auf der Straße zu leben, ja, ach, ja, auch die. Nein, aber überleg dir wirklich, brauchst du all das, was du besitzt? Ich rede nicht von deinem Bett, an dem du dich gewohnt bist, an deinen Kühlschrank, den du brauchst, deine Waschmaschine, die notwendig ist, damit du Zeit sparst, damit du mehr für Allah gedenkst, weil wir sind in einer Zeit, in der die Zeit schnell ist. Nein, aber brauchst du wirklich das 10. Kleidungsstück? Brauchst du wirklich 5 verschiedene Schuhe? Brauchst du wirklich 3 Laptops, 5 Handys? Brauchst du all diese Sachen? Brauchst du 3 Autos? Dieser Luxus, brauchst du den? Schau mal, auf was du verzichten kannst. Subhanallah. Und einer sah seinen Freund, der eine große Summe für sein Haus ausgegeben hatte, und sagte zu ihm, wenn du dein Haus gemietet hättest, hättest du nur ein 1/10 von dem ausgegeben, was du jetzt dafür ausgegeben hast. Und wallahi, da steckt so viel Wahrheit da drin. Ja? Wie heutzutage, so ist Muslime, die nehmen sich Kredit, so viel, 100.000, 200.000, 500.000, 1 Million, und zahlen ihr ganzes Leben lang ab, und es ist immer noch nicht bezahlt. Ihre Kinder zahlen, deren Kinder, hätten sie nur Miete gehabt, hätten sie ein gutes Leben im Diesseits und ein gutes Leben im Jenseits gehabt, denn sie hätten sich konzentrieren können. Aber so haben sie gezahlt, anstatt 500 Euro Miete, 2.000 Euro Miete an die Bank, mit der Hoffnung, dass das Haus irgendwann ihnen gehört. Und am Ende sind sie gestorben und das Haus ist trotzdem nicht mitgekommen. Subhanallah. Diese Sachen muss man darauf achten, liebe Schwester. Diese Sachen sind sehr, sehr wichtig. Und sie werden einfach als unwichtig angesehen. Man achtet gar nicht darauf. Dass man sagt, wenn du Geld hast, ich sag dir, wenn du Geld hast, ja, und du kannst es dir leisten, dann kauf dir ein Haus, das ist gut. Ja, und du hast 100.000, 200.000, du hast jemanden, du hast eine gute Arbeit und du sagst, okay, ich habe jemanden, der mir das leiht und ich kann das innerhalb von 5 oder 10 Jahren geben. Okay, khalas, man kann da sagen, aber nicht, du leist etwas aus, du leist dir Geld aus von der Bank mit Kredit und Zinsen auch noch, mit Haram, und kaufst dir ein Haus, prachtvoll geschmückt mit alles drum und dran, was sowieso nicht notwendig ist. Mit 80 Zimmern und dabei hast du nicht mal 2 Kinder, dann Allahu musta'an. Möge Allah uns helfen in dieser Angelegenheit. Auf jeden Fall war es das, liebe Geschwister, für heute. Möge Allah uns segnen und verzeihen. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.